Thema: Schriftliche und mündliche Kommunikation. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Menschliche Kontakte müssen aufrechterhalten werden. Dazu gehört auch die Kommunikation. Die beiden Fotos stellen zwei unterschiedliche Formen der Nachrichtenübermittlung dar. Eine schriftliche, die E-Mail-Kommunikation, und eine mündliche, das persönliche Gespräch. E-Mails finde ich einfach super. Ich erhalte und sende jeden Tag sehr viele davon. Sie können sowohl bei privaten Botschaften als auch bei offiziellen Angelegenheiten verwendet werden. Ich meine, ein persönliches Gespräch kann viel effektiver sein. Ich unterhalte mich grundsätzlich gerne mit meinen Freunden. Doch es gibt Situationen, wo man keine Zeit dafür finden kann und solche, wo man jemandem etwas mitzuteilen wünscht, ohne diese Person treffen zu wollen. Meinen Klassenlehrer würde ich zum Beispiel niemals anrufen und ebenso wenig in einem Café sprechen. Hätte ich ihm was mitzuteilen, würde ich ihm eine E-Mail schreiben, sogar in der Nacht, wenn ich erst dann dazu komme. Bei dringenden Informationen darf man sich nicht auf E-Mails verlassen, denn es gibt keine Garantie, dass die Nachricht gelesen wird. Diese Erfahrung habe ich schon mehrmals gemacht. Dazu sollte man also lieber das Telefon benutzen. E-Mails erweisen sich aber als eine ideale Kommunikationsform, wenn man zusätzlich komplette Dokumente oder Fotos mit verschicken will. Die können nämlich als Anhang angefügt werden. Ich achte außerdem darauf, dass ich einen Betreff zur Mail schreibe. So wird der Adressat meine Botschaft unter den vielen Spams, die er kriegt, leichter finden können. Das Allerwichtigste ist aber, dass man seine E-Mails sofort beantwortet. Wenn man nicht gleich reagiert, hat die elektronische Post keinen Zweck. Ich finde es ärgerlich, wenn manche meine E-Mail-Anfrage erst 5 Tage später beantworten. Ich frage mich dann immer, ob diese Leute jemals in ihr Postfach schauen. E-Mails haben den traditionellen Brief schon längst verdrängt. Auch die formellen Regeln des E-Mail-Schreibens sind anders. Die Anredeformen drücken den persönlichen Stil des Verfassers viel mehr aus. Es reicht oft ein einfaches Hallo, beim wiederholten Schreiben kann man sogar auf die Anrede verzichten. Für E-Mails gelten halt eher die Regeln der gesprochenen Sprache. Trotzdem sollte man auf Rechtschreibung und Grammatik achten und vor dem Verschicken der Mail den Text nochmal überprüfen. Umso mehr, als man sich leicht vertippt, wenn man auf einem winzig kleinen Display schreibt. Niemand will doch für einen Schlendrian gehalten werden. Zum Tratschen ist die E-Mail-Form natürlich ungeeignet. Die beiden Freundinnen sitzen wahrscheinlich seit geraumer Zeit gemütlich im Café und unterhalten sich über Verschiedenes. Das nenne ich eine richtige Kommunikation, wo man auf das Gehörte sofort reagieren und in die Augen seines Gesprächspartners sehen kann. Da kommt auch der nonverbalen Kommunikation eine erhebliche Rolle zu. Ich meine, das Lächeln der Dame auf dem Bild verrät einiges über ihre Stimmung. Das gibt es leider nicht bei der E-Mail-Kommunikation, auch wenn man seine Post mit Emojis aufhübscht. Das ist doch nicht dasselbe.